Abschnitt 6 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 4 Sturmfluten, Teil 1 Plinius berichtet schon von einer gewaltigen Sturmflut, welche den größten Teil der Kimbern und die Teutonen gezwungen haben soll, sich nach gesicherteren Wohnstätten in Südeuropa umzuschauen. Wie wir aus Mitteilungen des eben genannten Schriftstellers und auch aus solchen des Ptolemäus wissen, lag die Heimat des kimbrischen Volkes im äußersten Norden des germanischen Landes, im kimbrischen Chersoneus, also in dem heutigen Jütland und wohl auch im nördlichen Teil des Herzogtums Schleswig. Das erste Erscheinen der Kimbern im Lande der Taurisker in der Umgegend von Klagenfurt fällt in das Jahr 113 vor Christus, woraus zu schließen wäre, dass die oben erwähnte Wasserflut wohl einige Jahre früher stattgehabt hätte. Nach Eugen Träger ist jedoch die erste historisch festgestellte Flut diejenige gewesen, welche 445 Jahre später, anno 333 nach des Heilands Geburt, die germanische Nordseeküste verheert hat. In den darauf folgenden Jahrhunderten haben sich derartige Ereignisse mehrfach wiederholt, so um 516, wo in den friesischen Landen über 6000 Menschenleben von den Wasserfluten vernichtet wurden, und im Jahre 819, das den Untergang von 2000 Wohnstätten an der Nordsee gesehen hat. In jene fernen Zeiten fallen auch die ersten bedeutenderen Versuche, die Küsten durch besondere Schutzbauten, durch Deiche, vor der Zerstörung durch die See zu bewahren, zumal die von den Fluten immer mehr und mehr zerrissenen und zugrunde gerichteten Dünensäume nicht länger mehr dem Anprall der Wogen standzuhalten vermochten. Aber erst vom Jahre 1100 ab wurden die Deichbauten mit größerem Eifer betrieben, insbesondere in den drei Landen, dem jetzigen Eiderstedt und auf Nordstrand. Von den zahlreichen Fluten, über welche uns von den verschiedenen Chronisten Frieslands, insbesondere von Anton Heinreich in seiner nordfriesischen Chronik berichtet wird, ist, wie in neuerer Zeit von Reimer Hansen an der Hand kritischer historischer Forschung dargetan wurde, bei weitem der größere Prozentsatz zu streichen. Im 12. Jahrhundert kommen für Dithmarschen und Nordfriesland in Betracht die Flut vom 16. Februar 1164 und vielleicht auch diejenige von 1158. Für das 13. Säkulum ist wohl die Katastrophe vom 17. November 1218 verbürgt, bei welcher nach Peter Sachs im oldenburgischen Jadelee, Wadelee, all dessen in Rustringen vergangen, in den Nordländern volle 36.000 Menschen ertrunken. Vielleicht ist damals auch die Lundenburger Harde durchgerissen worden, wie Heimreich erzählt. Ebenso wird die Flut vom 28. Dezember 1248 von nordalbingischen Chronisten so ziemlich sicher bezeugt. 1277 und 1287 entstand durch die Zerstörung von 385 Quadratkilometern des fruchtbarsten Landes mit 50 Ortschaften der Mündungsbusen der Ems mit dem Dollart, und mit dem Jahre 1300 begann dann eine Periode, die im Bereich der friesischen Lande mit Recht die Elendszeit genannt worden ist. Eine wenig günstige Schilderung der Charaktereigentümlichkeiten des Friesenvolkes jener Zeit haben uns, allerdings erst einige Jahrhunderte später, einige Chronisten gegeben. Es heißt da, sie seien durch ihren Reichtum hochmütig geworden und das Wort Gottes und die heiligen Sakramente verachtende Menschen gewesen, die sich durch ihre Sündhaftigkeit diese schrecklichen Strafen Gottes zugezogen hätten. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob dieses harte Urteil nicht sehr durch Parteilichkeit getrübt ist und inwiefern die Ursache der Unfolgsamkeit des sonst so schlichten, wenn auch derben friesischen Volkes nicht in einem gegründeten Verdachte oder in Misstrauen gegen seine katholischen Priester zu suchen war. Denn wie Petreius in seiner Beschreibung des Landes Nordstrand sagt, die Papisterei und Mönnicherei ist ihnen vielleicht verdächtig gewesen. Unsicher ist die Flut vom 1. Mai 1313, sicherer eine solche aus dem Jahre 1341, wahrscheinlich eine weitere am 1. Mai 1380, am sichersten aber diejenige vom 16. Januar 1362, die schlimmste von allen vor der zweiten großen Manndränke am 11. Oktober 1634. Damals stieg das Wasser über die höchsten Deiche Nordfrieslands, richtete in den Außenlanden furchtbare Verwüstungen an und riss an der Südseite der Insel Nordstrand einen beträchtlichen Teil des Landes hinweg, sodass ein bedeutender Meerbusen an dessen Stelle entstand. Die überaus reiche Stadt Rungholt und noch 7 andere Kirchspiele auf dem eben gedachten Eiland wurden zerstört. An der Hever und ihren Enten sollen 28 Gemeinden untergegangen sein und 7600 Menschen haben dabei ihren Tod in den mörderischen Wellen gefunden. Der Rungholter Sand zwischen Pellworm und dem heutigen Nordstrand erinnert jetzt noch an die versunkene Stadt, deren Missetaten der Sage nach den Zorn des Herrn besonders heraufbeschworen haben sollen. Als die Rungholter gar ein Schwein betrunken gemacht und dasselbe in ein Bett gelegt hatten und hierauf ihren Priester rufen ließen, damit dieser dem Kranken das heilige Abendmahl gebe, war das Maß göttlicher Langmut voll. Der Bitte des gesalbten Mannes, der ob jener Zumutung aufs Höchste empört in die Kirche gelaufen war, um dort Gottes Strafe auf die gottlosen Leute herabzuflehen, wurde von oben stattgegeben. Und es erfolgte, wie uns Jonas Heuer überliefert hat, in der Nacht ein so erschrecklich Erdbeben und greulich Wetter, dass Rungholt gänzlich umkam und in den Tiefen des Meeres versank. Als endlich sich der Tag gelichtet und sich besänftigt die Natur, da sah man, Rungholt war gerichtet, der ganzen Landschaft keine Spur. Nur Wasser deckte ihre Matten und floss im Wechsel zu und ab. Noch heute sind die Rungholt-Watten ein weites, nasses Totengrab. Eugen Träger. Am gleichen Tage sollen auf Sylt das alte Wendingstadt und der Friesenhafen der Zerstörung anheimgefallen sein. Den letzteren haben der Überlieferung nach die Angelsachsen auf ihren Zügen ins britannische Land als Abfahrtshafen benutzt. Zeitgenossen haben die Zahl der an jenem Unglückstage zwischen Elbe und Ripenersfjord umgekommenen Menschen auf etwa 200.000 geschätzt, weshalb diese gewaltige Flut auch den Namen Manndränke oder Manndrankhälse bekommen hat. Eine Bezeichnung, die übrigens noch für andere ähnliche Ereignisse in Anspruch genommen worden ist. Wenn man nun, so äußerte sich Träger, fortwährend von solchen Zahlen hört, so drängt sich die Vermutung auf, dass die Schätzungen damaliger Zeit wiederholt nur pessimistischer Abrundung eine so erschreckende Höhe verdanken. Wo hätten denn immer wieder in den sicherlich nicht dicht bevölkerten Küstengebieten die Menschen herkommen sollen, um allein von den Meeresfluten so massenweise verschlungen zu werden? Man darf ja nicht vergessen, dass, wie solches von Reimer Hansen ausdrücklich hervorgehoben wird, die Chronisten des 16. und 17. Jahrhunderts über die Fluten des 12., 13., 14. und zum Teil auch des 15. Jahrhunderts außerordentlich wenig sichere Mitteilungen machen und dass Heimreichs zahlreiche Angaben fast ganz wertlos sind. Größere Fluten des 15. Jahrhunderts waren am 22. November 1412, am 29. September 1426, am 1. November 1436, am 6. Januar 1471, am 16. Oktober 1476, am 4. Dezember 1479 und am 16. Oktober und 22. November 1483. Die bedeutendsten davon scheinen die vom 1. November 1436 und vom 16. Oktober 1483 gewesen zu sein. Am Allerheiligen Tage 1530 und am gleichen Tage genau zwei Jahre später brachen die Wogen der Nordsee von Neuem mit besonderem Ungestüm in Nordfriesland ein. Dann begann mit den ersten Novembertagen 1570 wiederum eine neue Periode großen Elends in der langen Leidensgeschichte des Friesenvolkes, die ebenfalls eine ungeheure Anzahl Menschenleben zum Opfer gefordert haben soll. Genauere und bestimmtere Darstellungen von dem durch die Sturmfluten verursachten und heraufbeschworenen Unglück besitzen wir erst aus späteren Jahrhunderten, und das erste derartige Ereignis, von dem sich einigermaßen zuverlässige Mitteilungen bis auf unsere Tage erhalten haben, ist wohl die Sturmflut vom 11. Oktober 1634 gewesen. Diese bildet, um hier Trägers Worte zu gebrauchen, einen entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte der schleswigschen Westküste. In seiner im Jahre 1652 erschienenen großen neuen Landesbeschreibung der Herzogtümer Schleswig und Holstein erzählt der ehrenwerte Kaspar Dankwert von dieser überaus argen und grausamen Flut, so anno 1634 auf Burchardi durch Gottes Verhängnis inner 5 oder 6 Stunden alle diese nordfriesische Marschländer übergangen und den Nordstrand schier ganz dahingerissen hat, also dass nur das Kirsbeel Pellworm wieder errettet worden. Und ist zu verwundern, dass man zu der Zeit in Holland von überaus großem Sturm, weniger von erfolgtem Schaden durch Einbrüche des Meeres, nicht gehöret. Und Adam Olearius, der Sekretarius, Mathematikus, Antiquarius und Rat Friedrichs III., Herzogs von Holstein-Gottorp, 1600 bis 1671, schreibt darüber in seinem kurzen Begriff einer holsteinischen Chronik: Es halten ihrer viel davor, dass dies erschreckliche Unglück und gar aus sie, die Bewohner Nordstrands, unter anderen ihren großen frevelhaften Sünden, auch mit dem Ungehorsam und Rebellion wider ihren frommen Landesfürsten, durch einen Fluch ihnen über den Hals gezogen. Matthias Boetius, ihr eigen Landsmann und Pfarrherr, gedenket bei Beschreibung des Kataklysmi, so sie anno 1615 auch erlitten, ihrer groben Laster, Wildheit und Frechheit mit vielen Worten. Dass sie den Totschlag eines Menschen nur eines Hundes gleich geachtet, daher sie auch damals solche Strafe wohl verdienet hätten. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Klaus Missfeld.